Achtung, deutsche Soldaten! Wir bringen einen kurzen Auszug aus dem Manifest des Nationalkomitees Freies Deutschland. Die Tatsachen beweisen, der Krieg ist verloren. Wenn das deutsche Volk sich weiter willenlos und widerstandslos ins Verderben führen lässt, wird Hitler nur durch die Waffen der Koalition gestürzt. Das wäre das Ende unserer nationalen Freiheit und unseres Staates. Das wäre die Zerstückelung unseres Vaterlandes. Wenn das deutsche Volk sich jedoch rechtzeitig ermannt, erobert es sich das Recht, über sein künftiges Geschick selbst zu bestimmen und in der Welt gehört zu werden. Das ist der einzige Weg zur Rettung des Bestandes, der Freiheit und der Ehre der deutschen Nation. Das Ziel heißt freies Deutschland. Deutsche Soldaten und Offiziere an allen Fronten, ihr habt die Waffen. Bleibt unter den Waffen. Bahnt euch mutig unter verantwortungsbewussten Führern, die einzig mit euch im Kampf gegen Hitler den Weg zur Heimat, zum Frieden. Der Kampf für ein freies Deutschland erfordert Mut, Tatkraft und Entschlossenheit. Vor allem Mut. Die Zeit drängt. Rasches Handeln tut Not. Wer aus Furcht, Kleinmut oder blindem Gehorsam weiter mit Hitler geht, handelt feige und hilft Deutschland in die nationale Katastrophe treiben. Wer aber das Gebot der Nation höher stellt als den Befehl des Führers und Leben und Ehe für sein Volk einsetzt, handelt mutig und hilft, das Vaterland vor seiner tiefsten Schmach erretten. Für Volk und Vaterland, gegen Hitler und seinen Krieg, für sofortigen Frieden, für die Rettung des deutschen Volkes, für ein freies, unabhängiges Deutschland. Nationalkomitee Freies Deutschland. Achtung! Achtung, deutsche Soldaten, wir bringen eine Bekanntmachung des Nationalkomitees Freies Deutschland. Nationalkomitee Freies Deutschland. Bekanntmachung. Das am 13. Juli dieses Jahres geschaffene Nationalkomitee Freies Deutschland hat seine Tätigkeit aufgenommen. Auf Ansuchen des Komitees haben die russischen Militärbehörden gestattet, dass Mitglieder und bevollmächtigte Vertreter des Komitees in die Kampfzone entsandt werden, um die deutschen Wehrmachtangehörigen mit den Zielen und Aufgaben des Nationalkomitees Freies Deutschland bekannt zu machen. Gleichzeitig sollen die Vertreter des Nationalkomitees allen Angehörigen der deutschen Wehrmacht, die in Kriegsgefangenschaft geraten und in die Gefangenenlager des russischen Hinterlandes abtransportiert werden, jede mögliche Hilfe erweisen. Alle in Gefangenschaft geratenen deutschen Wehrmachtangehörigen sind berechtigt, die russischen Offiziere um Vermittlung einer Unterredung mit unserem Bevollmächtigten zu bitten oder sich schriftlich mit unserem Bevollmächtigten beziehungsweise durch dessen Vermittlung direkt mit dem Nationalkomitee Freies Deutschland in Verbindung zu setzen. Nationalkomitee Freies Deutschland. Präsident Erich Weinert. Vizepräsident Major Karl Hess. Vizepräsident Leutnant Graf von Einsiedel.